der Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter. Deshalb bitte Geduld zeigen. Bab Sifatul Hajji wa Dukhuli Mekka. أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر وهو واف بجميع ما ذكر الحديث 84 بعد 600 عن جابر بن عبد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث إلى هنا سنقف ثم نتابع بارك الله فيك الحديث حديث جابر حديث مشهور وهو الأساس في مسألة الحج في صفة الحج وكيفية الحج قال أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس يعني محمد بن أبي بكر بصيغة التصغير امرأة أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها قال وأحرمي أي لا يمنع النفاس لا يمنع النفاس صحة عقد الإحرام صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد ذي الحليفة وذكر هذا ذكره الإمام مسلم وذكر أنه صلى الظهر وهو الأولى أي صلى الظهر النبي الحليفة وسافر بعده ثم ركب القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوت به على البيداء سمحل أهل أي رفع صوته بالتوحيد، أي أفرد التلبية لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. طبعا في الجاهلية كانوا يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا في الجاهلية. أما في الإسلام لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى وصل البيت، فلما وصل البيت استلم الركن، أي ركن هنا ركن الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. شوف الكعبة لها أركان، مزراب الكعبة هذا الميزاب، يسمى الميزاب اللي هو ذهب فوق، هذا بجهة الشمال بجهة الشام، وأما الشرق اللي فيه الباب، باب الكعبة، هذا جهة العراق، جهة نجد والعراق يعني الشرق. أما الجنوب فهو فيه ركنان، ركن اليمان، والركن الثاني اللي هو مع الشرق يعني الجنوب الشرقي، هذا يسمى الركن اللي فيه الحجر الأسود. وأما الطرف الآخر الغرب فهو إلى البحر. فحتى تتصور الكعبة، الإنسان يتصور الكعبة، يا أخو وين في هذا القوس اللي يسمى حجر إسماعيل، هذه جهة الشمال، الثانية جهة الجنوب ويسمى يعني باتجاه اليمن، باتجاه الشرق ركنان العراقيان، فذلك يسمى الشمال ركنان شاميان، جنوب ركنان يمنيان، شرق ركنان عراقيان. فهذه هي الأركان، أركان الكعبة. فقال استلم الركن، أي ركن يعني المراد به الركن الذي فيه الحجر الأسود. فرمل، ما معنى الرمل؟ هو المشي السريع، يعني مو هرول، ما هرول يعني مو مشي سريع، مو ركض سريع، وإنما مشي سريع. رمل ثلاثا ومشى أربعا، أي مشى أربعا، طاف حول البيت، أول شيء رمل وثم مشي عادي. فبعدما انتهى من السبع أتى مقام إبراهيم وركع ركعتين، هي ركعتي الطواف، ثم رجع مرة أخرى بعد ما ركع، ثم رجع إلى الركن إلى الحجر الأسود فاستلمه مرة أخرى، ثم خرج من باب الحرم إلى جهة الصفا، فلما دنا إلى جبل الصفا وجبل صغير، لما دنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا أهل العلم بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية كاملة، بعضهم يرى أنه فقط قرأ هكذا، يعني بعضهم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم، وبعض أهل العلم يرى يقول لا، فقط يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله بس، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به وصعد الصفا، فلما رأى البيت الكعبة يعني توجه باتجاه الكعبة، استقبل القبلة، فوحد الله وكبره، توحيد الله وتكبيره، أما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وثم يدعو دعاء يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر يدعو يذكر يدعو، لأنه قال فيما بينها، يعني بينها قال هذا الدعاء، ثم يقول الذكر الآخر لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يدعو بين ذلك ثلاثا، يعني يقول الذكر اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده مرة، ثم يدعو. هذا قول لأهل العلم، يقول الذكر يدعو، الذكر يدعو، الذكر يمشي. وبعضهم يقول لا بأس أنه يقول ثلاث مرات هذا الذكر ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل، إذا وصل إلى ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم كرر الذكر ثلاثا، ثم نزل من الصفا منتهيا إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، فرمل في بطن الوادي، يعني جرى الوادي. هذا بارك الله فيكم يسمى اليوم الميلان الأخضران، في عبارة عن خطان أخضران بينهما يجري الإنسان، حتى وصل إلى المروة ففعل كما فعل على الصفا. ولكن لاحظوا هنا، ففعل كما فعل على الصفا، ما معنى ذلك؟ هل يقول مرة أخرى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ هناك من العلم يقول نعم، ولكن الصحيح أنه يقولها مرة واحدة فقط لما يأتي أول شيء، إنما يفعل كما فعل على الصفا، أي أنه يستقبل القبلة، يقول الذكر ثم يدعو، الذكر ثم يدعو، ولا بأس أن يرفع يديه طبعا بالدعاء. فذكر الحديث بتمامه، أي أخذ فقط منه هذا المؤلف تمام الحديث فيه، بعدين سيأتي مسألة الحج. هنا بارك الله فيكم ما ذكر في هذا الحديث بعض الأمور التي تفعل، مثل شرب زمزم، مثل الاطباع، مثل مسألة لما يرى الكعبة أنه يدعو. فالمسألة هكذا بارك الله فيكم، إذا وصل الإنسان إلى الميقات، وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، هذه المنطقة هي ميقات أهل المدينة. فلما يصل إلى هذا المكان، فإذا كان في صلاة من الصلوات من السنة الاغتسال يغتسل، وإذا كان في صلاة من الصلوات يصليها، ثم يلبي لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، أو حج وعمرة إذا كان معه الهدي، كان معه الذبح. ثم يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل الحرم قطع التلبية، وإذا رأى البيت وقف ورفع يديه ودعا. طبعا إذا دخل المسجد يدعو دعاء دخول المسجد، وإذا رأى البيت دعا الله سبحانه وتعالى. ثم يطبع، ما معنى الاطباع؟ أنه يكشف عن كتفه الأيمن، الكتف الأيمن يكشف عليه، يكون قد أحرم لبس لباس الأحرام، فيكشف عليه فيذهب إلى الركن اللي هو الحجر الأسود، إذا استطيع يقبل، إذا استطاع يلمس، إذا ما استطاع يشير بيده ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يجري جريا ليس هرولة إنما مشيا سريعا، هذا يسمى الرمي. يفعل ذلك ثلاثا، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه بيده اليمنى، الركن اليماني اللي هو قبل ركن الحجر الأسود يسمى العراق. فبين الركن اليماني وركن الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما طول الطواف يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الحجر الأسود إما قبله أو استلمه أو أشار بيده الله أكبر وتابع، ثلاثة يرمي ثم بعد ذلك يمشي مشيا، فإذا انتهى من السابعة صلى ركعتين خلف المقام إبراهيم. خلف المقام مو ضروري يكون هذا مقام إبراهيم أنت هون، معلش خلف يعني وراء بهذه الجهة، إذا ما استطاع فلا بأس. وإذا توجه إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، أو في رواية واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. فإذا صلى ركعتين شرب من زمزم، شرب وتضلع، التضلع أنه يشعر في الماء بين أضلاعه بين ضلوعه، ثم يعود إلى الركن مرة أخرى الحجر الأسود، إذا استطاع يقبل يقبل، يلمس يلمس، ما استطاع أنه يشير، ثم يخرج إلى الصفا. فإذا وصل الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إما يتم الآية أو يقول بس هذا، وقل أبدأ بما بدأ الله به، وثم يقول هذا الذكر. فإذا انتبهوا لنا، فإذا فيسير إلى الميل الأخضر، إذا وصل الميل الأخضر يجري إلى الميل الأخضر الثاني، ثم يمشي إلى المروة، فيقول الذكر دعاء، ذكر دعاء وذكر، ثم يرجع إلى الصفا. صار واحد اثنين صفا مروة، ثلاثة مروة صفا، أربعة صفا مروة، خمسة مروة صفا، ستة صفا مروة، سبعة. هنا ما ذكر شيء آخر، ما ذكر أنه حلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قرانا، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعا، ولا حج النبي صلى الله عليه وسلم إفراد، إنما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي، لذلك ما ذكر هنا الحلق. كان الإنسان يعتبر فقط أولا، فهنا يحلق أو يقصر ويتحلل من العمرة. إذا كان مفرد فأصلا ما لن يفعل مثل هذه الأمور، أما إذا كان قارن ومعه الهدي فإلى هنا، وثم يبقى بإحرامه إلى الحج. هذا بارك الله فيكم. طيب كابيتل ثلث فندنبوخ فون الحج شاب أغ فون أطيب Das ist schwierig ist, weil wir jetzt über die Art und Weise von Pilger oder von Hajj erzählen und wie man Mekka betritt. Die Art und Weise, wie man Hajj macht. Wie, was tut man, wenn man Hajj macht? Es wird hier erzählt, wie man die Rituale von Hajj praktiziert und wie man das durchführt hintereinander, und deshalb hat man die Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, und diese Überlieferung ist so umfassend, dass fast alle Handlungen von Hajj erklärt worden sind. Hadith 684. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu erzählte: Er sagte, wir sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pilgern. Oder wir sind gereist mit ihm, um zu pilgern. Bis wir Dhul-Hulayfa erreicht haben. Dhul-Hulayfa ist, ich erkläre es weiter und dann erkläre ich langsam. Bis wir Dhul-Hulayfa erreicht haben, dann hat Asma bint Umays entbunden. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, du sollst dich waschen und du sollst ein Tuch nehmen und das richtig auf dein sozusagen auf dem mittleren Bereich richtig binden und dann fasst du deine Absicht bezüglich Al-Ihram. Das haben wir schon erklärt, was Al-Ihram ist. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. in der Moschee gebetet und er hat seine Kamelstute geritten, bis er Al-Bayda, das ist ein Platz, erreicht hat. Dann hat er laut gesagt, Labbayk Allahumma Labbayk, O Allah, ich bin Labbayk la sharika laka Labbayk, O Allah, ich bin für dich da, du hast keinen Partner. Lobpreisen und Gaben sind dir und auch der Reich, du hast keinen Partner. Dann haben die Leute auch das Gleiche. Natürlich, die haben laut gesprochen, was sie immer gesagt haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen nicht gesagt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Talbiya gesagt, bis er das Haus erreicht hat. Dann hat er die Säule, wo der schwarze Stein ist, natürlich genommen. Und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. dreimal um das Haus schnell. Dann ist er dreimal um das Haus schnell gelaufen. Nicht gerannt und nicht langsam gegangen, sondern ein bisschen so schneller gelaufen. Und dreimal. Und die anderen vier ging er normal. Dann ist er zu Maqam Ibrahim, Stehplatz von Abraham. Und hinter dem Maqam hat er gebetet. Und dann ist er wieder zur Säule, wo der schwarze Stein ist. Dann hat er es berührt. Und dann ist er von der Tür in Richtung As-Safa rausgegangen. Als er nach As-Safa kam, las er in As-Safa wal Marwata min Sha'irillah von Surat al-Baqarah, die Ayah 158. Und dann sagte er, ich fange mit dem Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat. Und dann ist er auf Safa gestiegen, bis er das Haus sah. Dann hat er die Richtung von Qibla genommen. Und dann hat er Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat er bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Einzigkeit hat. Und dann hat er Takbir gemacht und sagte, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, anjaza wa'dahu, nasara abdahu, azama al-ahzaba wa'ala. Anjaza wa'dahu, er hat sein Versprechen gehalten. Nasara abdahu, er hat dem Propheten Muhammad s.a.w. den Sieg gegeben. Azama al-ahzaba wa'dahu, er hat die Verbündeten besiegt. Subhanahu wa ta'ala. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. dazwischen Bittgebet gemacht. Er hat das dreimal gemacht. Dann ist er in Richtung Al-Marwa, bis er zu einem Platz gekommen ist, der hat schnell gelaufen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann ist er normal gelaufen in Richtung, oder gegangen in Richtung Al-Marwa. As-Safa ist ein Hügel, Al-Marwa ist ein Hügel. Bis er auf Marwa kam, dann hat er das gleiche gemacht, wie er auf Safa gemacht hat. Und so hat er das Hadith erzählt. Natürlich, der Autor, rahimahullah ta'ala, hat das Hadith so genommen und er hat nur einen Teil davon genommen. Und das ist der erste Teil. Dann hat er auch die anderen Teile. Das wird nicht alles hier erwähnt. Aber allgemein, ich erkläre es jetzt, was wir hier gesagt haben. Barakallahu fikum, weil das mit Hajj zu tun hat. Und man sollte sich so vorstellen, wie Al-Hajj ist, oder man sollte auch bestimmte Bezeichnungen kennen. Das haben wir schon in den anderen Unterrichten erklärt. Und zwar Barakallahu fikum. Jabir erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. pilgern wollte. Und die Sahaba, die Gefährten vom Propheten, waren mit ihm. Wir haben gesagt, es gibt Grenzübergänge, es gibt Mawaqif. Und wenn man diese Mawaqif erreicht, dann muss man die Absicht fassen. Was möchte man machen? Möchte man Hajj? Oder möchte man Umrah? Oder möchte man Umrah und Hajj zusammen praktizieren oder begehen? Was möchte man? Für die Leute von Al-Madina ist ein Gebiet, das heißt Dhul-Hulayfa, Grenzübergang oder Miqat. also Bestimmungsort für die Leute. Als sie dort waren, hat Asma bint Umays, die Frau von Abu Bakr, radwallahu alayhi, die hat einen Sohn entbunden und geboren, und das war Muhammad ibn Abi Bakr. Das heißt, sie war in der Zeit von Wochenbett. Und die hat diese Wochenblutung. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, du sollst dich waschen, du sollst dich richtig binden, damit kein Blut, sozusagen, weil sie in Wochenblutung hat. Die soll sich richtig binden mit einem Tuch, und dann sollte sie auch ihre Absicht fassen. Das heißt, wenn die Frau auch ihre Periode hat, wenn man kein Wudu hat, wenn man kein Ghusl hat, wenn die Frau ihr Wochenbett hat, trotzdem darf man die Absicht fassen. Laut dieser Überlieferung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Dhul-Hulayfa, in der Moschee gebetet. Manche Gelehrten sagen Frühgebet, andere Gelehrten sagen Mittaggebet. Eigentlich Mittaggebet ist er. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. seine Kamelstute genommen, und er hat hier seine auch Absicht gefasst. Das wird, was will er machen? Und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. angefangen, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika labbaik, labbaik, laut zu sagen, und die Leute auch haben das Gleiche gemacht. Bis er Mekka erreichte, sallallahu alaihi wasallam. Als er dann beim Haus war, der ging sofort in Richtung die Säule oder die Ecke, in der der schwarze Stein ist. Al-Ka'ba hat vier Richtungen. Al-Ka'ba hat vier Richtungen, barakallahu fik. Nördlich, kann man sich vorstellen, ja. Nördlich von Al-Ka'ba, es gibt so oben, es gibt eine Rinne, Regenrinne, das ist aus Gold. Und unten, es gibt so einen Bogen, das ist ein Wand, das ist ungefähr 1,5 Meter, und das ist Bogen, so, das macht einen Bogen. Diese Richtung ist Norden, Und diese beiden Ecken nennt man die syrischen Ecken oder Asch-Schami. Südlich sind das die jemenitischen Ecken. Östlich, die sind die irakischen Ecken. Und westlich, das ist in Richtung Meer. Auf jeden Fall, die Ecke jemenitisch und irakisch, das bedeutet Ost, Südosten, diese Ecke, dort gibt es den schwarzen Stein. Und dort fängt man mit dem Tawaf an. Der Prophet Muhammad sallam war dort, er hat das genommen, diese Ecke. Und der Prophet Muhammad sallam dann hat dreimal schnell gegangen um das Haus und viermal normal. Dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, zwei Raka'a hinter dem Maqam Ibrahim gebetet. Und dann war er auf As-Safa, in Richtung As-Safa gegangen. Der hat dort ein Ayah ausgesprochen oder ein Ayah rezitiert. Manche Gelehrten sagen die ganze Ayah. Andere Gelehrten sagen nur diese Wörter, die hier vorkommen. Inna Safa wal Marwa min Sha'air Allah. Das heißt, Safa und Marwa sind von Ritualen Allahs. Nur. Andere Gelehrten sagen, nein, der Prophet Muhammad sallam hat die ganze Aya gelesen. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. Dann ist der Prophet Muhammad sallam auf Safa. Der hat gesagt, أَبْدَوْ بِمَدَ اللَّهُ بِهِ. Dann ist er auf Safa gegangen. Er hat die Richtung von das Haus genommen, von dem Haus. Und dann hat der Prophet Muhammad sallam das Bittgebet gesagt, was ich vorhin erzählt habe. Und dann Bittgebet gemacht, allgemeines Bittgebet. Und dann hat er nochmal diese Erwähnung gesagt. Und er hat danach Bittgebet gemacht. Dann hat er die Erwähnung gesagt. Und dann ist er in Richtung Al-Marwa. Zwischen As-Safa und Al-Marwa gibt es heutzutage sozusagen zwei grüne Linien, da sieht man, das nennt man Al-Maylain Al-Akhtarain. Dazwischen sollte man rennen. Und dann geht man weiter bis Al-Marwa. Der Prophet hat das 7-mal gemacht. Das wird Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, Safa Marwa 3, Marwa Safa 4, Safa Marwa 5, Marwa Safa 6, Safa Marwa 7. Und er ist fertig. Hier habe ich gestoppt. Er hat nicht von Haaren rasieren oder kürzen gesprochen. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. eine Art von Hajj genommen hat, die Art, dass der Prophet s.a.w. Schlachtopfer mitgehabt hat und er bleibt in Ihram-Zustand, bis er Hajj gemacht hat. Dies haben sie schon genommen, das heißt Qiran. Es gibt noch zwei Arten von Hajj. Einmal Ifrad, das wird nur Hajj macht man. Und einmal Tamattu, und das ist die beste Art. Tamattu heißt es. Man macht erstmal Umrah. Hier danach sollte man die Haare kürzen oder rasieren. Und dann kann man sich normal anziehen und so weiter. Das ist die beste Art. Aber der Prophet Muhammad hat die andere Art gemacht, weil er schon das Opferschlachten mitgehabt. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass im Hadith nicht alle Handlungen erwähnt worden sind. Es gibt noch zusätzliche Handlungen, die zu erwähnen sind. Zum Beispiel, passt auf bitte, als der Prophet Muhammad s.a.w. in Dhul-Hulayfa war, er hat sich gewaschen, er hat gebetet und nach dem Gebet hat er seine Absicht gefasst, was er machen will. Und dann hat er Talbiyah gemacht, bis er Mekka erreicht hat, bis er das Haus gesehen hat. Als er die Moschee betreten hat, dann hat er mit Gebet von Moschee betreten gesagt. Und als er Al-Ka'ba sah, Ibn Abbas sagte, man hebt die Hände und man macht mit Gebet. Und danach, als der Prophet Muhammad s.a.w. kam an den schwarzen Stein, entweder küsst man oder berührt man. Wenn man nicht küssen kann, nicht berühren kann, dann sollte man mit der Hand nur zeigen auf dem schwarzen Stein. Und hier sagt man, Bismillah, Allahu Akbar. Davor aber, man sollte den rechten Schulter zeigen. Die Männer. Weil der Mann, wenn er Ihram-Zustand hat, der hat nur die zwei Tücher. Ein Tuch für unteren Körperteil, ein Tuch für oberen. Da macht man hier den rechten Arm oder den rechten Schulter frei. Kommt man an den schwarzen Stein, küsst man, wenn man kann, aber man darf nicht die Leute sozusagen, man darf nicht den Leuten Schaden zufügen, nur um den Stein zu küssen, das darf man nicht. Weil manche Leute, die schubsen und das ist falsch alles. Wenn man nicht küssen kann, nicht berühren kann, sollte man nur die Hand heben. Da sagt man hier, Bismillah, Allahu Akbar. Und dann läuft man ein bisschen schneller. Bis man den jemenitischen oder die jemenitische Säule erreicht hat. Die jemenitische Säule ist die Säule vor dem schwarzen Stein. Doch nimmt man die rechte Hand, diese Ecke, und macht man so. Nur berühren, von oben bis unten. Wenn man kann. Wenn man nicht kann, ist kein Problem. Und während Tawaf sollte man Bittgebete machen, Koran lesen, wie man will. Zwischen den jemenitischen Ecke und der irakischen Ecke, wo der schwarze Stein ist, hier, zwischen den beiden jemenitischen Ecken, sagt man ein Bittgebet, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. O unser Herr, gib uns in diesem Leben ein gutes oder gute Tat und am letzten Tag auch eine gute Tat und wa qina adhaban-nar und schütze uns vor der Strafe in der Hölle. Wenn man dann den schwarzen Stein erreicht, da hat man eine Runde gemacht. Macht man 7 Runden so. Bei der zweiten Runde sagt man nicht mehr Bismillah, Allahu Akbar, nur Allahu Akbar, nur. Da sollte man auch nicht stoppen. Während laufen, Allahu Akbar, weiter. Wenn man die sieben gemacht hat, dann geht man hinter dem Stehplatz von Abraham. Und hier sagt man ein Bittgebet, das ist ein Ayah vom Koran. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Und nimmt den Stehplatz von Abraham als Gebetsort oder als Niederwerfungsort. Also man sollte dort beten. Nicht unmittelbar geht es hinter dem Stehplatz von Abraham. Da kannst du auch 50, 60, 70 Meter nach hinten sein. Aber in diese Richtung, das ist besser. Wenn du nicht schaffst, dann überall kein Problem. Hier wurde im Hadith auch nicht erwähnt. Nachdem man zwei Raka'a gebetet hat, sollte man Zamzam, Wasser trinken und viel davon trinken. Bis man sozusagen das Gefühl hat, dass das Wasser in den Rippen ist, zwischen den Rippen ist. So viel trinkt man Zamzam. Danach kehrt man zurück zum schwarzen Stein. Wenn man berühren kann, küssen kann, kein Problem. Wenn nicht, dann hebt man die Hand nochmal und dann geht man in Richtung As-Safa, Hügel. As-Safa und Marwa sind nicht von Hara, die sind nicht von der Moschee. Pass auf, die sind nicht von der Moschee, As-Safa und Marwa. Die sind normalerweise außerhalb. Aber heutzutage, weil das sehr eng geworden ist, dann denkt man, die sind von der Moschee. Dort, zwischen Safa und Marwa, man geht auf Safa, da sagt man dieses Gebet, wie ich schon gesagt habe. Am besten ist so, man sagt die Ayah, man kommt ab da, wenn man auf Safa ist, dann nimmt man die Richtung von Al-Qibla, sagt man Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika, erstmal die Erwähnung, dann macht man das Gebet. Oh Allah, gib mir das, oh Allah, mach mir das. Dann sagt man nochmal die Erwähnung und danach macht man das Gebet und da sagt man die Erwähnung und da läuft man in Richtung, oder da geht man in Richtung Al-Marwa. Wenn man diese grüne Linie erreicht hat, sollte man rennen bis zur nächsten grünen Linie und dann geht man in Richtung Al-Marwa. Wenn man Al-Marwa erreicht hat, macht man wie bei As-Safa, ohne dass man die Eier liest. Das Gleiche. Und dann kehrt man zurück Richtung As-Safa. Wenn man dann fertig ist, wenn man Tamattu' macht, dann sollte man die Haare kürzen oder rasieren. Bei Frauen, dann nimmt die Frau ein bisschen von ihrem Zopf und schneidet Zentimeter so von ihrer Haare. Bei den Männern ist es besser für die Männer, dass sie die Haare total rasieren. So hat man normalerweise Umrah gemacht, beim Tamattu. Und so ist das in diesem Hadith erklärt. Das ist natürlich, barakallahu fikum, ein Teil von diesem Hadith. Wafihi sagt, wafihi, فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلوا الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها، كل حصاة مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. هذا بارك الله فيكم فيه أمور الحج، يعني ماذا يفعل الإنسان في الحج. يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، فتوجه إلى منى. يعني في اليوم الثامن من ذي الحجة يتوجه الإنسان إلى منى. منى منطقة قريبة من مكة، حوالي خمسة كيلومتر بعيدة عن مكة. وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى حتى وصلها، فمكث فيها، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، وصلى فيها أيضا الفجر. ثم مكث قليلا بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى طلعت الشمس، فأجاز. ما معنى أجاز؟ أي جاوز المزدلفة. تفضل شوف يا أخوان، مكة هنا، مكة هنا، هنا منى، بعدين مزدلفة، بعدين عرفة. يعني لو قلنا مكة هنا، مكة، مكة الآن هنا، منى، مزدلفة، عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى من مكة إلى منى فأجاز، يعني جاوز مزدلفة ووصل إلى عرفة. ولكن هنا ما أتى عرفة عرفة، وإنما أتى قرب عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة منطقة قبل عرفة، يعني قريبة من عرفة، ليست من عرفة أو من عرفة، حتى إذا زالت الشمس، يعني بقي بنمرة حتى إذا زالت الشمس، صار دخل وقت الظهر، يعني أمر بالقصوى فرحلت له. فأتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي هو وادي عرفة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام. أول شيء عمل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خطبة عرفة، فأذن، أذن المؤذن وأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قصرا، ثم أقام فصلى العصر قصرا وجمع بينهم، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني جمع بينهم. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. يعني هنا لما وصل إلى عرفة، بارك الله فيكم، هذا الجبل هو يسمى جبل الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد عليه، إنما كان تحت عند الصخرات، ليس كما يفعل كثير من الناس. استقبل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. فلما غاب دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى مزدلفة. شوف هو هنا رجع إلى مزدلفة، وهنا كان يقول للناس السكينة السكينة، وكان يمسك بزمام القصوى بحيث ما تذهب بسرعة. فلما وصل المزدلفة صلى في المزدلفة المغرب والعشاء جمعا، وقصر العشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار في اليوم العاشر، استيقظ صلى الصبح في المزدلفة، ثم توجه إلى المشعر الحرام. مشعر الحرام بارك الله فيكم هو مزدلفة نفسها يعني، ولكن في هناك جبل في المزدلفة معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده ودعا الله سبحانه وتعالى حتى أسفر جدا. الإسفار معناه أن السماء تصبح بيضاء ولكن الشمس ما طلعت، الشمس ما طلعت بعد. ووصل إلى وادي محسر، سمي وادي محسر قيل لأنه حسر فيه الفيل، فحرك قليلا أي مشى بسرعة حتى يخرج من الوادي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك الطريق الوسطى وذهب إلى الجمرة وهي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، ورماها رمى 7 حصيات كل واحدة مثل الخذف يعني مثل حبة البقل، أصغر من حبة الفول، مثل حبة الفول تقريبا، فرمى من بطن الوادي هنا، ثم نحر، انصرف إلى المنحر إلى الذبح، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذه أعمال اليوم العاشر، اليوم العاشر بقي فقط كان الحلق، حلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان. هذه هي أمور الحج، ما بقي من أمور الحج لم تذكر هنا، فقد بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض طاف بالبيت وسعى صلى الله عليه وسلم، ثم طبعا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة إلى منى، بات فيها. في اليوم التالي بعد الزوال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات 7 7 7، ونام في منى، قام اليوم الذي بعده، وصلنا باليوم 12، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد الزوال، وبعدين قال من شاء أنه خلص ومن شاء يبقى، ثم بارك الله فيكم كان اليوم الثالث فرمى نفس الشيء 3، وبذلك ينتهي ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف في طواف الوداع، وبذلك انتهت أعمال الحج كلها. طبعا هنا ما ذكر كل شيء، ولكن هذا بارك الله فيكم. In diesem Hadith dann kommt weiter, als das der Tag von At-Tarwiyah war. Der Tag von At-Tarwiyah ist der achte Tag von Dhul-Hijjah. Der achte Tag von Dhul-Hijjah. Der Prophet Muhammad SAW und seine Gefährten, die mit ihm pilgern wollten, sie sind in Richtung Mina gegangen. Mina ist ein Gebiet ungefähr 5 Kilometer entfernt von Mekka. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von Mekka nach dem Frühgebet in Richtung Mina. Als er in Mina kam, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich dort in Mina aufgehalten. In Mina hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mittaggebet verkürzt gebetet, anstatt 4 Rak'at 2. Und dann hat er aber in der Zeit von Mittaggebet. Dann Asr-Gebet in der Zeit von Asr-Gebet 2 Rak'at. Maghrib-Gebet normal 3 Rak'at. Isha-Gebet in der Zeit von Isha 2 Rak'at. Und der Prophet Muhammad SAW übernachtete dort. Am nächsten Tag früh hat der Prophet Muhammad SAW Frühgebet gebetet. Und er hat sich dort aufgehalten, bis die Sonne aufgegangen ist. Dann ist der Prophet Muhammad SAW von Mina nach Araf. Und dazwischen eigentlich gibt es ein Gebiet, das heißt Muzdalifa. Der Prophet Muhammad SAW ist nicht in Muzdalifa geblieben, sondern der ist direkt nach Arafat. Und so hat er gesagt, فَأَجَازَ حَتَّى عَرَفَ. Das wird erst vorbei an Muzdalifa, bis er Arafat erreicht hat. Dann hat der Prophet Muhammad SAW dort gesehen, dass man ihm ein Zelt gebaut hat. Das war in Namira. Namira ist ein Gebiet vor Arafat. Ein Stück von Namira ist in Arafat. Und ein Stück ist außerhalb von Arafat. Der Prophet Muhammad SAW blieb außerhalb von Arafat. Der blieb dort außerhalb von Arafat, bis die Sonne von Lot abweichte. Dann hat der Prophet Muhammad SAW befohlen, dass man ihn, dass man seine Kamelstute bringt in den Tal von Arafat. Dort hat der Prophet Muhammad SAW eine Rede gehalten. Der war noch nicht in Arafat. Der hat eine Rede gehalten. Dann hat der Prophet Muhammad SAW befohlen, jemand hat Adhan gemacht. Dann hat der Prophet Muhammad SAW Mittaggebet 2 Rak'a gebetet. Und dann hat er auch Asr-Gebet 2 Rak'a gebetet. في يدس كبير يسأل إقامة. بل hat der Prophet, ist der Prophet Muhammad s.a.w. in Richtung Arafah und er hat sich neben dem Berg unten, bei den Steinen unten, der hat sich dort aufgehalten. Und er hat sein Kamelstute, in Richtung diese Steine getan. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Richtung von Mekka genommen und er hat Bittgebet gemacht, bis die Sonne untergegangen ist. Bis Sonnenuntergang. Dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. von Arafah in Richtung Muzdalifah zurückgekommen. Und hier hat der Prophet Muhammad s.a.w. sein Kamelstute richtig Zügel, richtig festgenommen. Da das langsam ist. Und er hat gezeigt, er hat den Leuten gezeigt, dass sie leise machen und dass sie langsam, dass sie in Richtung Muzdalifah zurückkehren. Als er in Muzdalifah war, hat der Prophet Muhammad s.a.w. dort Maghrib und Isha gebetet, mit zwei Iqama und Isha gebet, anstatt vier Raka hat er zwei Raka gebetet. Dann hat er geschlafen, s.a.w. am frühen Morgen hat der Prophet Muhammad s.a.w. Frühgebet gebetet, mit Adhan und Iqama, und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. seine Kamelstute genommen und ist in Richtung Al-Mishar al-Haram. Mishar al-Haram, das ist Muzdalifah auch. Aber Mishar al-Haram ist ein Gebiet dort in Muzdalifah. Es gibt dort einen Berg, das bekannt ist. Der Prophet hat Al-Qibla, Richtung Qibla genommen. Er hat Bittgebet gemacht. Und er ist so geblieben, bis der Himmel hell war. Aber die Sonne war noch nicht aufgegangen. Und dann kam er an diesem Tal, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Elefanten gestoppt hat. Indem Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel von Elefanten befohlen hat, dass er die Elefanten sperrt. Der Prophet hat gesagt, ein bisschen schneller, er ist raus von diesem Tal gekommen, und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. den mittleren Weg genommen, der zu Steinenwurf von Al-Aqaba bringt. Es gibt drei Steinwürfe, der kleinere, mittlere und größere. Der große ist Al-Aqaba. Der Prophet hat dort sieben Steine, mit jedem Stein sagt er Allahu Akbar, geworfen, und der Stein ist so ungefähr wie Erbsen oder ein bisschen größer, also zwischen Erbsen und Bohnen groß. Der hat sieben Steine geworfen, mit jedem Stein Allahu Akbar sagt er sallallahu alaihi wa sallam. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Schlachtplatz gegangen, er hat dort geschlachtet. Und dann hat er auch sein Reittier genommen, und er ist nach Mekka zurück, damit er um das Haus Allah subhanahu wa ta'ala wieder Tawaf macht. Und dann hat er in Mekka Mittaggebet gebetet, sallallahu alaihi wa sallam. Hier hat man auch nicht erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch die Haare rasiert hat, sallallahu alaihi wa sallam. Auf jeden Fall, das ist das Hadith bezüglich Al-Hajj. So sind die Handlungen, die man in Hajj macht. Natürlich, wenn man Hajj machen möchte, dann sollte man das lernen. Barakallahu fikum. Was ist geblieben dann? Was ist geblieben von Al-Hajj? Ist geblieben, 11., 12., 13., dass man die drei Würfe wirft nach dem Mittaggebet. Das heißt, wenn man Mittag hat, dann wirft man sieben Steine bei dem ersten Wurf, dann bei den mittleren sieben und mit jedem Stein Allahu Akbar sagen. Und beim dritten, und so macht man drei Tage. Zwei Tage kann man oder drei Tage. Und dann, Barakallahu fikum, wenn man Mekka verlassen will, sollte man Abschied Tawaf machen. Das wird man macht sieben Runden um Al-Kaaba als Abschied von Al-Kaaba, und so ist alles mit Al-Hajj so zu Ende. Barakallahu fikum. Der Prophet hat uns befohlen, natürlich, dass wir von ihm lernen, wie man Hajj macht. Das heißt, man macht das nicht nach seinem Kopf, sondern man macht das, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Ich weiß, für diejenigen, die vielleicht die das nicht gelernt haben, Ist das schwer? Für mich ganz ehrlich gesagt, Barakallahu fikum, das ist sehr leicht, weil ich erkläre es euch und ich habe diese Orte alles im Kopf. Das wird als ob ich das vor mir sehe. Aber jetzt für die Leute, die die Orte nicht gesehen haben, die das nicht richtig gelernt haben, vielleicht auch diejenigen, die diese Wörter nicht gelernt haben, das scheint ein bisschen schwierig zu sein. Es ist kein Problem. Aber wenn man sich beschlossen hat, oder wenn man die Entscheidung getroffen hat, zu pilgern, dann sollte man anfangen zu lernen. Und dann sollte man langsam diese Wörter lernen, Barakallahu fikum. Und das ist leicht. Al-Hajj, also die Pilgerreise, kann man innerhalb 8., 9., 10., 11., 12., 5., innerhalb 6 Tage machen. Oder 5 Tage kann man Hajj, kann man pilgern. Das sind diese 5 Tage vom 8. bis von 8. bis 12. oder maximal 13. von Dhul-Hijjah. Das sind die Tage, in denen man pilgert, Barakallahu fikum. Da sollte man lernen, natürlich, du bist verpflichtet, wenn du pilgern willst, dass du diese Sachen lernst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.